track. Frag mich, hast du bisschen Weed? Und ich sag ja. Sie fragt mich, hast du bisschen Speed? Und ich sag ja. Sie fragt mich, willst du mich jetzt bang? Und ich sag ja. Sie fragt mich, kommst du mit der Gang? Und ich sag ja. Ist dein Penis long? Ja. Und ich sag ja. Sie fragt mich, hittest du die Bon? Ja. Und ich sag ja. Und ich sag ja, bist du in der Beziehung treu?